Applaus bitte, wir wollen den Kohen Gadol willkommen heißen, den Hohepriester von Israel. Er sieht sehr jüdisch aus, nicht wahr? Oder, Schmolek? Mein israelischer Bruder. Er weiß, dass Hohepriester Kohen Gadol heißt. Priester und groß, Hohepriester Kohen Gadol. Alles, was ihr hier an ihm seht, finden wir in 2. Mose 28. Das hohepriesterliche Gewand ist eines der besten Bilder für das, was unser Herr Jesus Christus gerade tut, während er an der rechten Seite des Vaters sitzt. Wir müssen wissen, was er gerade tut. Viele wissen, was er am Kreuz getan hat. Doch wir müssen wissen, was er gerade tut. Denn das ist das, was er in Ewigkeit tut. Gott sagt, du bist ein Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Was wir hier außen sehen, spiegelt also Jesus wider. Aber nicht in dem Sinn, dass er jetzt genau das im Himmel trägt. Er sitzt nicht dort und sieht genau so aus. All diese Dinge sind nur eine Hilfe für uns, ein Bild. Sie beschreiben das Innere von Jesus, wie es heute aussieht. Sie sind wie eine Seehilfe. Diese ganzen Sachen finden wir also in 2. Mose 28. Gott sagt, du sollst die Namen eingravieren. Sagt, eingravieren. Du sollst die Namen der Stämme Israels auf den beiden Schultersteinen eingravieren. Das sind Onyxsteine. Also hier 6 Stämme und hier 6 Stämme. Hier seht ihr die Namen. Und auf der Brustplatte waren Edelsteine mit den Namen der 12 Stämme. Die Schulter steht in der Bibel für Kraft. Als der Hirte nach dem verlorenen Schaf suchte, sagt Jesus, fand er das Schaf. Er ist ein guter Hirte. Er verlässt die 99, um nach dir zu suchen. Er wird jeden verlassen, um nach dir zu suchen. Deswegen siehst du auch genau gerade diese Sendung. Das ist kein Zufall. Er findet das verlorene Schaf. Dieses eine Schaf ist wichtig. Und wenn er das verlorene Schaf findet, nimmt er es und legt es sich auf die Schultern. Du siehst also, du musst dich nicht selbst tragen. Du musst nur auf seinen starken Schultern ruhen. Jesus sagt, und genauso herrscht im Himmel Freude über einen Sünder, der umkehrt. Ich habe das vor einigen Jahren gelesen und mich gefragt, wo ist hier das Schaf umgekehrt? Das Schaf war verloren. Der Hirte verließ die 99, der Hirte ging los, der Hirte suchte, der Hirte fand und nahm und legte es auf seine Schultern. Der Hirte brachte es zurück und sagte, freut euch mit mir. Aber was tat das Schaf? Es ruhte einfach. Er sagt, so wird im Himmel Freude herrschen über jeden Sünder, der Buße tut. Aber wie hat das Schaf Buße getan? Wir haben immer so verrückte Vorstellungen von Buße. Buße bedeutet, dass wir ihm erlauben, uns zu lieben, zu retten und zu tragen. Dass wir ihm erlauben, seine Macht und Liebe an uns zu zeigen. Dafür steht also die Schulter. Aber die Namen von Israel waren auch auf dem Herzen eingraviert. Sagt Herz. Und das kommt in 2. Mose 28 vor, das Herz des Priesters. Das Herz ist der Ort der Liebe. Wusstest du, dass Jesus jeden von uns jetzt gerade mit seiner Kraft trägt und in seinem Herzen liebt? Wir werden von seiner Kraft und seiner Liebe gehalten. Freunde, ich möchte euch etwas sagen. Er trägt dich in seinem Herzen. Ich hoffe, du trägst ihn auch in deinem. Und noch etwas anderes. Die Namen sind auf dem Herzen in Edelsteine eingraviert. Sagt, eingraviert. Sie sind nicht nur aufgeschrieben, sodass man sie wieder entfernen könnte. Sie sind eingraviert, damit niemand deinen Namen je wieder entfernen kann. Hört ihr, Freunde? Aber Pastor Prince, wie erklären wir dann, dass in der Offenbarung steht, ich will seinen Namen nicht auslöschen? Das steht dort. Was bedeutet das? Als Jesus starb und sein Blut vergoss, wurde der Name jedes Menschen aufgeschrieben. Aber wenn du am Ende deines Lebens Gottes Geschenk und Jesus Christus ablehnst, dann wird Gott deinen Namen auslöschen. Gott schreibt nicht erst deinen Namen auf, wenn du Jesus annimmst. Gott hat schon vorausgedacht. Denn Gott glaubt immer das Beste von jedem. Und Jesus ist für jeden gestorben. Also steht jeder Name im Lebensbuch des Lammes. Aber wenn du auch am Ende deines Lebens Jesus Christus noch zurückweist, löscht er deinen Namen aus. Übrigens, das gilt nur für die Menschen der Welt. Denn wenn du Jesus Christus einmal angenommen hast, bist du für immer gerettet. Das gilt für immer. Ich spreche hier von Menschen der Welt. Auch ihre Namen stehen in seinem Buch. Doch wenn sie am Ende ihres Lebens angelangt sind und sich weigern, Jesus Christus anzunehmen, dann werden ihre Namen ausgelöscht. Hört ihr? Aber Gott wird nie die Namen seiner Kinder auslöschen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich gebe ihnen ewiges Leben. Ewiges Leben heißt nicht bis zu deiner nächsten Sünde. Ewiges Leben ist ewig. Dein Name ist eingraviert. Und warum sind es Edelsteine? Weil Gott möchte, dass ihr wisst, dass jeder von euch einzigartig ist in seiner Schönheit und wie er dich sieht. Er liebt uns alle gleich, aber er sieht uns alle in unserer unterschiedlichen Schönheit, genau wie die Namen, die auf Rubinen, Saphiren, Amethysten und Smaragden eingraviert sind. Genauso ist jeder von uns auf seine Art einzigartig, und der Herr liebt jeden von uns ganz persönlich. Hast du gehört? Du bist nicht nur einer unter vielen. Er liebt dich ganz persönlich. Und jetzt noch etwas zum Licht. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf das Licht lenken. Die Damen kennen das vom Kauf von Schmuck oder Edelsteinen. Da werden einem die Schmuckstücke oder Diamanten auf einem schwarzen Samttuch gezeigt. Nicht wahr? Damit die Schönheit des Schmuckstücks oder des Edelsteins sichtbar wird. Und nicht nur das, es gibt auch eine spezielle Beleuchtung, die den Stein direkt anstrahlt. Und was passiert, wenn das Licht auf den Edelstein trifft? Er strahlt und funkelt und zeigt seine Schönheit. Unzählige Strahlen und seine herrliche Schönheit werden sichtbar, wenn das Licht auf den Edelstein trifft. Und nun schau her. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dann sagt der Teufel zu dir, fühlst du dich in Gottes Gegenwart nicht schmutzig? Gott ist heilig, Gott ist Licht. Wie kannst du es wagen, in Gottes Gegenwart zu kommen und solche Gedanken zu haben, solche Absichten, solche Motive, solche Dinge, die du gerade getan hast? Wie kannst du es wagen, so zu Gott zu kommen und zu beten? Er bringt dich dazu, dich schmutzig zu fühlen. Aber denk daran, was wir hier lernen. Jesus trägt dich als Edelstein in sich. Er stellt dich vor dem Vater dar. Und zwar so. Vergiss nicht, Gott ist Licht. Und was passiert mit Edelsteinen, wenn sie dem Licht begegnen? Denn Gott ist Licht. Was geschieht dann? Das Licht trifft auf sie und reflektiert die Pracht. Das musst du dir jedes Mal vorstellen, wenn du in Gottes Gegenwart kommst. Wenn du zu ihm kommst, enthüllt das Licht Gottes nicht deine Sünden, sondern zeigt, wie vollkommen das Blut von Jesus deine Sünde abgewaschen hat. Das Blut zeigt das Werk seines Sohnes und wie herrlich es ist. Hab keine Angst vor dem Licht. Komm ins Licht. Es zeigt, wie vollkommen das Werk von Jesus ist und dass der Gehorsam des einen dich gerecht gemacht hat. Und nun der letzte Punkt. Es gibt noch viele andere Elemente. Die Glocken, die Granatäpfel, das Blau und Weiß. Es gibt viele Erklärungen dazu, aber ich möchte mich jetzt auf die goldene Stirnplatte konzentrieren. Seht ihr die hier? Darauf stehen die hebräischen Worte Kadosh, was heilig heißt, und Le Adonai, so sagt man es im Hebräischen. Aber eigentlich steht hier das Tetragramm, Yod-Heh-Waf-Heh. Kadosh Le Yod-Heh-Waf-Heh, heilig dem Herrn. Gott sagt in 2. Mose 28, du sollst auch ein Stirnblatt aus reinem Gold anfertigen und in Siegelgravur eingravieren, heilig dem Herrn. Und du sollst es anheften mit einer Schnur von blauem Purpur, sodass es am Kopfbund ist. Vorn am Kopfbund soll es sein. Und es soll auf Aarons Stirn sein. Aaron ist der Hohepriester von Israel, ein Bild für Jesus Christus, unseren Hohepriester. Es soll auf Aarons Stirn sein, damit Aaron die Verschuldung in Bezug auf die heiligen Gaben trage, welche die Kinder Israels darbringen bei allen ihren heiligen Gaben. Und es soll alle Zeit auf seiner Stirn sein, um sie wohlgefällig zu machen vor dem Herrn. Gut. Hier steht also, dass dies ein Bild für die Gedanken unseres Herrn Jesus Christus ist, der heute an der rechten Seite des Vaters sitzt. Wer von euch glaubt, dass die Gedanken von Jesus heilig sind? Wer würde sagen, dass die Gedanken von Jesus rein, heilsam, positiv, aufbauend und himmlisch sind? Die Bibel sagt Folgendes, schaut her. Es soll alle Zeit auf seiner Stirn sein, um sie wohlgefällig zu machen vor dem Herrn. Mit anderen Worten, hör gut zu. Gott nimmt dich nicht aufgrund deiner Gedanken an, sondern aufgrund der Gedanken des Hohepriesters. Ich höre, wie jetzt einige Ketten abfallen. Freunde, ich sage es euch noch einmal. Seine Gedanken sind allezeit heilig. Es soll allezeit auf seiner Stirn sein, um sie wohlgefällig zu machen. Seine Stirn, wohlgefällig. Solange die Gedanken von Jesus heilig sind, und sie sind immer heilig. Und wie lange ist er der hohe Priester? In alle Ewigkeit. Solange seine Gedanken heilig sind, sind wir vor dem Herrn wohlgefällig. Gott nimmt dich nicht aufgrund deiner Gedanken an. Gott verwirft dich auch nicht aufgrund deiner Gedanken. Gott nimmt dich aufgrund der Gedanken von Jesus an. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Amen. Einige von euch haben mit Sorgen und beunruhigenden Gedanken zu kämpfen. Ihr habt Angst vor dem Morgen. Was werde ich essen? Was werde ich trinken? Was werde ich anziehen? Wer wird sich um meine Familie kümmern? Was ist, wenn ich meine Arbeit verliere? Es sind Gedanken, die uns unter Stress setzen. Dieser Stress kam in den Garten Eden, nachdem Adam gesündigt hatte. Gott sagte zu Adam, der Erdboden ist verflucht um deinetwillen und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Schweiß ist also ein Bild für Stress und eigene Anstrengung. Aber was im Garten Eden begann, endete in einem anderen Garten, dem Garten Gethsemane. Der Film Die Passion Christi beginnt in diesem Garten. Und das ist auch richtig so, denn dort begann die Passion. Schau her. Jesus war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Vergiss nicht, was Gott zu Adam gesagt hatte. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen. Und nun ist hier der zweite Adam, Jesus Christus. Und was tat er? Er war auch in einem Garten, aber dieses Mal schwitzte er Blut. Ärzte sagen, dass unter extremer Anspannung die Kapillaren platzen können. Dann vermischen sich Blut und Schweiß und es gibt Blutstropfen. Und wohin fielen die Blutstropfen? Auf die Erde, die von Gott verflucht worden war. Jetzt schaut her. Weil das Blut von Jesus erlösen kann, hat er uns alle vom Fluch des Schweißes erlöst, als sich sein Blut mit seinem Schweiß vermischte. Vom Fluch des Stresses, vom Fluch der eigenen Anstrengung. Wir sind durch das Blut von Jesus erlöst. Und nicht nur das, Freunde. Schaut her. Wohin fiel das Blut? Auf die Erde. Die Erde, die verflucht ist. Du stehst also jetzt auf gesegnetem Boden. Wohin wir gehen, ist der Boden gesegnet. Deswegen steht in Römer 5, dass wir Zugang zu der Gnade haben, in der wir stehen, sobald wir durch Glauben gerecht gesprochen sind. Wir bringen die Gunst Gottes überall hin mit, wo wir hingehen. Auch wenn die Erde gerade verflucht ist, gehe ich auf gesegnetem Boden, wenn ich darauf trete. Warum? Weil das Blut von Jesus für mich und dich auf die Erde gefallen ist. Amen, Freunde. Und nun schaut her, gehen wir zurück zu 2. Mose 28. Da steht, es soll alle Zeit auf seiner Stirn sein, damit Aaron die, auf Hebräisch Avon, die Verschuldung in Bezug auf die heiligen Gaben trage, welche die Kinder Israels darbringen bei allen ihren heiligen Gaben. Ist das nicht erstaunlich? Sogar beim Darbringen der heiligen Gaben gibt es noch Verschuldung. Wisst ihr, selbst unsere besten Tage, unsere besten Worte und Taten sind immer noch unrein. Wer von euch weiß das? Aber in der Bibel steht, dass Gott es uns nicht anrechnet. Aaron trägt es für uns. Wer ist Aaron? Der hohe Priester. Mit anderen Worten, hast du schon einmal beim Lobpreis deine Hände gehoben und auf einmal kamen schlimme Gedanken in deinen Kopf? Vielleicht hast du die Hände gehoben und gesungen, ich erhebe dich. Und dann auf einmal dort drüben eine Frau gesehen. Warum ist die so stark geschminkt? Ich erhebe dich, nicht wahr? Ja, ich weiß genau, warum die hier ist. Die sucht nur einen Mann. Ich kenne sie. Sie ist aus einer anderen Gemeinde. Und auf einmal hast du solche schlechten Gedanken. Oder wir feiern das Abendmahl und auf einmal blickst du auf und fragst dich, warum muss Pastor Lawrence immer seinen Bizeps so zur Schau stellen? Er ist immer so demütig. Lasst uns demütig sein. Wir wollen Jesus danken, weil er für uns gestorben ist. Dann feierst du das Abendmahl und hast diese Gedanken in deinem Kopf. Und auf einmal fragst du dich, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich? Warum habe ich solche Gedanken? Das ist damit gemeint. Das ist die Verschuldung bei den heiligen Gaben. Man nennt es Verschuldung bei den heiligen Gaben. Aber hör zu. Der Teufel kommt und sagt, sieh dir mal deine Gedanken an. Und du nennst dich Christ? Wie kannst du es wagen, Gott anzubeten? Du bist ein Heuchler. Und dann nimmst du die Hände runter. Du bist niedergeschlagen. Nein, mein Freund, schau weg. Gott hat das alles gewusst. Gott sagt, Aaron trägt die Verschuldung in Bezug auf die heiligen Gaben. Selbst bei den heiligen Gaben gibt es Verschuldung. Aber weißt du, wer sich darum kümmert? Unser Hohepriester. Schaut her, damit will ich schließen. Solange seine Gedanken heilig sind, rechnet Gott sie dir an. Gott beurteilt und bewertet dich nicht nach deinen Gedanken. Ich sagte, Gott beurteilt und bewertet dich nicht nach deinen Gedanken. Er bewertet und beurteilt dich nach den Gedanken von Jesus. Hört ihr das, Freunde? Solange seine Gedanken heilig sind, bist du vor Gott wohlgefällig. Übrigens, wohlgefällig, auf Hebräisch Razon. Und Razon bedeutet Segen oder Gunst. Kennst du diesen Vers aus Psalm 5? Denn du, Herr, segnest den Gerechten, du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Bei segnest steht hier das Wort Razon. Bei dem Vers wie das Brüllen des Löwen ist der Zorn des Königs und seine Gunst wie der Tau auf grünem Gras steht bei Gunst Razon. Oder dieser Vers, den kennt ihr alle, Sprüche. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt vor dem Herrn. Auch hier, Razon. Und genau dieses Wort finden wir hier. Es soll allezeit auf seiner Stirn sein, heilig dem Herrn, um sie wohlgefällig Razon zu machen vor dem Herrn. Weißt du, dass du heute aufgrund der Gedanken von Jesus Gottes Gunst genießt? Es ist, als würde der Duft von Jesus dich umhüllen. Und in diesem Duft nimmt Gott dich an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich überwältigt Gottes Liebe. Gott hatte die Wahl. Er konnte seinen Sohn verschonen oder mich, uns. Wenn du seinen Sohn siehst, siehst du von jeder Seite Vollkommenheit, Schönheit, Herrlichkeit. Bei mir sieht man von jeder Seite nur Hässlichkeit. Lach nicht, bei dir sehe ich auch von jeder Seite nur Hässlichkeit. Aber bei Jesus siehst du von jeder Seite nur Vollkommenheit, Herrlichkeit und Schönheit. Er ist schön und herrlich. Wenn er stark ist, verletzt er nicht. Wenn er freundlich ist, ist er nicht zu weich. Er ist schön und herrlich. Stahl und Samt, König und Diener. Keiner ist wie Jesus. Das müssen unsere jungen Leute auf der ganzen Welt hören, dass es einen besseren Helden gibt als die ganzen Popstars, die nur auf tönernen Füßen stehen. Ich sage dir, Jesus enttäuscht nie. Jesus kann nie enttäuschen. Er ist vollkommen wunderbar. Wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Lobt und preist ihn. Halleluja! Amen, amen. Come on, Church! Wie er ist, so sind wir. Wo? In dieser Welt. Du musst nicht warten, bis du tot bist und diesen Körper verlässt, um beim Herrn zu sein. Du musst nicht bis dahin warten. In der Bibel steht, wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Möge dein Leben von der Leidenschaft erfüllt sein, alles über Jesus zu erfahren. Denn so wie er ist, so sind wir. Deswegen beschäftigen wir uns mit all den Ämtern und Titeln und Eigenschaften unseres Herrn Jesus. Denn wie er ist, so sind wir. Wenn wir die Bibel aufschlagen, suchen wir nicht nach uns selbst, wir suchen nach Jesus. Denn so wie er ist, so sind auch wir. Es liegt also in unserem Interesse, immer mehr über Jesus zu wissen. Gnade und Friede ist nun zu euch gekommen, Freunde. Nehmt sie an. Senken wir alle den Kopf und schließen die Augen, hier im Saal und auch überall sonst. Freund, ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass du das hier gerade siehst. Wo auch immer du sein magst, ich glaube, dass Gott dich in seinem besonderen Kairos-Moment dazu gebracht hat, diese Sendung zu sehen. Weil er dich liebt. Vielleicht bist du schon gläubig, aber deine Gedanken sind davon erfüllt, was du falsch gemacht hast. Davon, was du nicht richtig gemacht hast. Und davon, was du nicht genug gemacht hast. Freund, es wird Zeit, von dir selbst wegzublicken. Es wird Zeit, Jesus am Kreuz zu sehen und an der rechten Seite des Vaters. Herrlich, erhoben, gekrönt mit Ruhm und Ehre. Mein Freund, Gott sagt, wie mein Sohn ist, so bist du, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt. Du kannst dich nicht selbst retten. Darum hat Gott seinen Sohn gesandt. Sein Sohn starb am Kreuz. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Jesus ist vollkommen wunderbar. Keiner ist wie Jesus. Unter Zehntausenden ist ihm keiner gleich. Und doch hat Gott seinen Sohn nicht verschont, weil er dich liebt. Er hat seinen Sohn geopfert und er starb am Kreuz. Jesus hat sein Leben geopfert, weil er dich liebt. In der Bibel steht, dass sich der Himmel verfinsterte. Es war, als habe sich sogar Gott im Himmel nach seinem Opfer abgewandt. Und er rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war das erste Mal, dass Jesus mein Gott rief. Sonst hatte er immer mein Vater gesagt. Doch nun können wir sagen: mein Vater, du wirst mich nie verlassen. Als er nach 3 Stunden starb, sagte Jesus: es ist vollbracht. Auf Hebräisch Kala. Und es hallte im Land wider. Die Versöhnung war gekommen. Deine Sünden sind vergeben. Der Teufel ist besiegt. Gottes Gerechtigkeit ist Genüge getan. Und der Regen der Gnade fiel herab. Freund, wenn du dich davon angesprochen fühlst und willst, dass Jesus dein Herr und Retter wird, dann bete mit mir. Sag: Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und dass du ihn zu meiner Rechtfertigung von den Toten auferweckt hast. Ich danke dir. Mir sind all meine Sünden aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vergeben. Und ich danke dir, dass ich unter deiner unverhüllten Gunst stehe und du mich mit jedem Segen gesegnet hast. Danke, Vater. Jesus Christus ist mein Herr. Im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen: Amen, Amen, Amen. Preist den Herrn, lobt und preist ihn.